CD Wissen präsentiert große Frauen und Männer der Weltgeschichte, Teil 19. Menschen, die den Verlauf der Geschichte verändert oder entscheidend geprägt haben. Feldherren, Politiker, Philosophen, Künstler, Schriftsteller, Forscher, Musiker und Erfinder werden porträtiert und vor ihrem historischen Hintergrund dargestellt. Hören Sie die Lebensgeschichten bedeutender Persönlichkeiten von der Antike bis in die Gegenwart. CD Wissen ist auch im Abo oder als Sammeledition erhältlich. Nähere Informationen finden Sie im beiliegenden Booklet und unter www.hörkiosk.de. Lenin, 1870 bis 1924. Anfang 1917. Es gärt in St. Petersburg unter den frierenden, vom Hunger geplagten Arbeitern und Soldaten. Seit fast 3 Jahren führt das Zarenreich Krieg gegen die Mittelmächte Deutschland und Österreich-Ungarn. Ein Ende ist nicht in Sicht. Die Not des Volkes wird immer größer. Ende Februar kommt es zu einem Volksaufstand, dem sich auch die Soldaten in der russischen Hauptstadt anschließen. Eine Revolution beginnt. Der verhasste Zar Nikolaus II. Wird zur Abdankung gezwungen und die Aufständischen formieren sich in sozialistischen Arbeiter- und Soldatenräten. Die politische Macht übernimmt jedoch fürs Erste eine bürgerlich geprägte provisorische Regierung. Lenin, einen der führenden Köpfe der russischen Sozialisten, erreicht in Zürich die Nachricht vom Ende des Zarenreichs. Der 46-Jährige, der seit beinahe 20 Jahren nahezu ununterbrochen im Exil lebt, ist wie elektrisiert. Endlich ist sie da, die historische Chance, erstmals eine Diktatur des Proletariats zu installieren. Doch was machen die Genossen in der Heimat? Sie zaudern, anstatt entschlossen das Heft des Handelns in die Hand zu nehmen. Für Lenin, den glühenden Berufsrevolutionär, steht fest, er muss sofort nach St. Petersburg. Nur er kann die sozialistische Revolution zum Erfolg führen. In einem alles andere als revolutionären Umfeld kommt Lenin als Wladimir Iljitsch Uljanow am 22. April 1870 in der Stadt Simbirsk an der Wolga zur Welt. Die Familie Uljanow ist wohlhabend und kultiviert. Vater Ilja Nikolajewitsch hat als Schulinspektor Karriere gemacht und Aufnahme in den Beamtenadel des Zarenreiches gefunden. Seine Frau Maria Alexandrowna, geborene Blank, stammt aus einer Wolga-deutschen Familie. Die Atmosphäre im Haus Uljanow ist liebevoll und warmherzig. Vater wie Mutter legen Wert auf Bildung, führen ihre 6 Kinder an Literatur und Musik heran. Wladimir entwickelt sich zu einem intellektuell wachen, körperlich starken jungen Mann, der sich schon als Schüler durch eine unbändige Wissbegier auszeichnet. Nach dem Abitur, das er als Jahrgangsbester ablegt, nimmt er an der Universität von Kasan das Studium der Rechtswissenschaften auf. Alles deutet darauf hin, dass aus diesem begabten Kopf ein hervorragender Jurist werden wird. Nichts jedoch darauf, dass hier ein Berufsrevolutionär heranwächst, der unter dem Namen Lenin die Welt verändern will. 1887 wird sein ältester Bruder Alexander verhaftet. Der Vorwurf: Teilnahme an einer Verschwörung zur Ermordung des Zaren. Alexander, inzwischen ein überzeugter Sozialrevolutionär, leugnet seine Beteiligung nicht und wird wenige Wochen später hingerichtet. Zu Hause in Simbirsk ist die Familie fassungslos. Keiner hatte von Alexanders revolutionärem Engagement gewusst. Die Familie muss nun mit dem Stigma leben, einen Staatsfeind hervorgebracht zu haben. Erst jetzt beginnen die übrigen Uljanow-Kinder, sich für die Sache der sozialrevolutionären Bewegung zu interessieren, für die ihr Bruder sein Leben gelassen hat. Mit 17 wird der Jurastudent Wladimir Iljitsch erstmals verhaftet, als er an einer verbotenen politischen Versammlung teilnimmt. Daraufhin muss er die Universität verlassen, setzt aber seine Studien im Privaten fort. Er wendet sich erstmals revolutionärer politischer Literatur zu. Das Kapital von Karl Marx verschlingt er regelrecht und bezeichnet sich fortan als Marxist. Nach mehreren vergeblichen Eingaben erhält er 1891 schließlich die Erlaubnis, sein Jura-Examen an der Universität in St. Petersburg abzulegen. Die Prüfung besteht damit Auszeichnung. In der Folgezeit ist er einige Jahre als Anwalt tätig. Sein Hauptinteresse gilt aber längst der revolutionären Sache. In der russischen Metropole St. Petersburg schließt sich Wladimir Iljitsch Uljanow den führenden marxistischen Zirkeln an. Auf einer Westeuropareise lernt er 1895 die im Exil lebenden Köpfe des russischen Marxismus kennen, allen voran Georgi Plechanow. Zurück in Russland gelingt es ihm, die verschiedenen marxistischen Gruppierungen der Hauptstadt im Kampfbund zur Befreiung der Arbeiterklasse zu vereinen. Der Kampfbund nimmt sogleich seine Propagandaarbeit auf, um den Arbeitern die Grundlagen des Marxismus nahezubringen. Die zaristische Polizei sieht dem Treiben nicht lange zu und nimmt die Anführer in Haft. 15 Monate sitzt Wladimir im Gefängnis. Im Anschluss an die Haft muss er für weitere 3 Jahre nach Sibirien in die Verbannung. In dieser Zeit ist er aber keineswegs unglücklich und untätig. Er verbringt viel Zeit in der freien Natur und ist, abgesehen von der polizeilichen Meldepflicht, frei. Vor allem aber ist er nicht allein. Seine Freundin und Mitstreiterin Nadeschda Krupskaja teilt mit ihm die Verbannung. Im Jahr 1898 heiraten die beiden. Nadeschda wird ihm sein Leben lang nicht nur treue Gefährtin, sondern auch engste Mitarbeiterin sein. Heimlich kann Wladimir Iljitsch Uljanow Korrespondenz mit anderen marxistischen Führern pflegen und verfasst analytisch scharfe Werke, etwa über die Entwicklung des Kapitalismus in Russland. An der Gründung der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Russlands, die sich während seiner Zeit in Sibirien formiert, ist er jedoch nicht beteiligt. Die Verbannung nach Sibirien endet am 10. Februar 1900. Da es ihm weiter untersagt ist, sich in einer Großstadt niederzulassen, entschließt er sich, ins Exil zu gehen. Die nächsten 5 Jahre hält sich der junge Mann vor allem in Deutschland und der Schweiz auf. Dort nimmt er auch seinen politischen Decknamen Lenin an. In München wohnt er von 1900 bis 1903 als Dr. Jordan Jordanow. Hier gründet er zusammen mit anderen russischen Exilanten die Zeitung Iskra, zu Deutsch Der Funke. Das illegal verbreitete Blatt soll zum zentralen Sprachrohr der über ganz Russland sowie im westeuropäischen Exil verstreuten marxistischen Gruppen werden. In der Iskra veröffentlicht Lenin im Jahr 1902 auch den Aufsatz »Was tun«, in dem er erstmals die Grundzüge dessen entwirft, was man später als Leninismus bezeichnen wird. Eine Partei aus Berufsrevolutionären soll als Vorhut der Arbeiterklasse fungieren und das revolutionäre Bewusstsein von außen in die Arbeiterschaft hineintragen. Mit dieser Idee nimmt Lenin eine Gegenposition zur herrschenden Meinung ein, die besagt, dass der entfesselte Kapitalismus das Proletariat wie von selbst zu Revolution und Sozialismus treibt. Und die Rolle einer sozialrevolutionären Partei nur darin bestehen könne, diesen Kampf insbesondere auf einer internationalen Ebene zu koordinieren. Auf dem 2. Parteitag der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Russlands wirbt Lenin im Jahr 1903 für seine Ideen. Gebt uns eine schlagkräftige Organisation von Berufsrevolutionären, ruft er den Delegierten zu, und wir werden in Russland den Umsturz schaffen. Als sich für diesen ihm so wichtigen Punkt keine Mehrheit abzeichnet, betreibt Lenin die Spaltung der Partei. Die radikalen Bolschewiki stehen hinter ihm und der Auffassung, dass Arbeiter und Bauern unter der Führung einer zentralistischen Kaderpartei die Revolution selbst in die Hand nehmen müssen. Dem entgegen stehen die gemäßigten Menschewiki, die auf eine bürgerlich-demokratische Revolution in Russland setzen. Lenin präsentiert sich auf der politischen Bühne absolut kompromisslos. So wundert es nicht, dass es ihm auch in der Folge nicht gelingt, die russische Arbeiterpartei ganz hinter sich und seine Ziele zu bringen. Nach Jahren heftigster Auseinandersetzung wird es im Jahr 1912 zum endgültigen Bruch der russischen Arbeiterbewegung kommen. Im Jahr 1905, als das Zarenreich eine schmerzliche Niederlage im Krieg gegen Japan einstecken muss, ist der erhoffte Umsturz zum Greifen nahe. Lenin kehrt in die Heimat zurück, um die revolutionäre Stimmung weiter anzufachen. Ohne Erfolg. Mit erheblichen politischen Zugeständnissen gelingt es Zar Nikolaus II., die Lage zu entschärfen. Lenin bleibt nichts anderes übrig, als sich erneut ins Ausland abzusetzen. ...1914 bricht der Erste Weltkrieg aus. Die Staaten Europas machen mobil. Allenthalben unterstützen auch die sozialdemokratischen Parteien den Krieg als notwendige Verteidigung des Vaterlandes. Lenin ist entsetzt. In seinen Augen lassen sich die Arbeiter und ihre Parteifunktionäre vor den schmutzigen Karren eines kapitalistisch motivierten Krieges spannen. Der wahre Feind des Arbeiters ist doch nicht der Arbeiter im gegenüberliegenden Schützengraben, sondern der Kapitalist zu Hause. Und so fordert er, den Weltkrieg in einen Bürgerkrieg zu verwandeln, mit dem Ziel einer sozialistischen Revolution. Doch mit diesem Aufruf steht Lenin in der sozialistischen Bewegung allein da. Wer diesen Krieg nicht will, der will Frieden, aber keinen anderen Krieg. Enttäuscht setzt sich Lenin wieder an seinen Schreibtisch und verfasst das Buch »Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus«. Er führt aus, dass der revolutionäre Funke überall zünden könne, auch im rückständigen Zarenreich, und von dort auf die anderen Länder überspringen werde. Die russische Revolution als Prolog zur sozialistischen Weltrevolution. In seinem Kopf ist alles reif für die historische Wende. Dass es schon in wenigen Monaten so weit sein wird, daran glaubt aber nicht einmal der zunehmend frustrierte Lenin selbst. Doch als das zaristische Regime Anfang 1917 von den aufständischen Arbeitern und Soldaten hinweggefegt wird, ist Lenins Stunde gekommen. Innerhalb kürzester Zeit schwingt er sich zur zentralen Figur der Revolution auf. Pikanterweise ist ihm das kaiserliche Deutschland, das ansonsten ja nicht gerade als Förderer der revolutionären Sache in Erscheinung tritt, behilflich. Die Regierung gestattet Lenin und anderen prominenten Kommunisten, in einem versiegelten D-Zug von der Schweiz über deutsches Territorium nach Skandinavien zu reisen. Von dort geht es weiter nach Russland. Das Kalkül der Deutschen ist einfach. Sie wollen den Kriegsgegner Russland weiter destabilisieren. Am 16. April, einen Monat nach der Abdankung des Zaren, trifft Lenin in St. Petersburg ein, das seit Ausbruch des Krieges den russischen Namen Petrograd trägt. Der Theoretiker erweist sich nun als ein Meister der revolutionären Tat, als Mann, der einen unbeugsamen Machtwillen mit einem außergewöhnlichen Sinn für die richtige Taktik vereint. Schon am Tag nach seiner Ankunft trifft er genau die Stimmung im Volk, als er Frieden, Land und Brot fordert und die sofortige bedingungslose Beendigung des Krieges sowie eine umfassende Bodenreform in Aussicht stellt. Den Weg zur Machtübernahme hat Lenin bereits klar vor Augen. Unmittelbar nach der Februarrevolution hatten sich im ganzen Land Arbeiter- und Soldatenräte, die Sowjets, gebildet, in denen aber die gemäßigten Sozialisten die Mehrheit besitzen. Diese Sowjets haben ihre Macht an die provisorische Regierung abgegeben. Was wäre, wenn es gelänge, die Sowjets zu radikalisieren? Was wäre, wenn die Sowjets sich die Macht von Alexander Fjodorowitsch Kerensky und seiner provisorischen Regierung einfach wieder zurückholten? Ja, dann wäre der Weg frei für die Diktatur des Proletariats. Und so lautet Lenins Wahlspruch in jenen Tagen: Alle Macht den Sowjets. Im Juli wird Lenin ein letztes Mal in den Untergrund gezwungen, von wo aus er unter hohem Risiko unermüdlich die Revolution vorbereitet. Im Oktober sieht er den richtigen Zeitpunkt gekommen. Denn da tritt der zweite allrussische Sowjetkongress zusammen und den gilt es, vor vollendete Tatsachen zu stellen. Die Geschichte wird uns nicht verzeihen, wenn wir jetzt nicht die Macht ergreifen, versucht er seinen zaudernden Parteigenossen begreiflich zu machen. Nach 10-stündiger hitziger Debatte hat sich Lenin schließlich durchgesetzt. Als Tag des Umsturzes wird der 7. November 1917 festgelegt, beziehungsweise der 25. Oktober nach dem damals noch gültigen julianischen Kalender, daher auch der Name Oktoberrevolution. Die Machtübernahme durch Lenin und seine Bolschewiki ist eine weitgehend unblutige Angelegenheit. Bewaffnete Milizen besetzen die wichtigsten Punkte der Metropole Petrograd. Die Regierung Kerensky ergibt sich am Abend ohne viel Widerstand. Als der Sowjetkongress am nächsten Tag zusammentritt, ist die Stimmung zugunsten der siegreichen Bolschewiki umgeschlagen. Lenin wird mit überwältigender Mehrheit zum Vorsitzenden des Rates der Volkskommissare der neuen Regierung gewählt. In der Stunde des Triumphes bekennt der 47-Jährige, der Übergang von der Illegalität zur Macht ist so schroff, es schwindelt einem. Anfang 1918 schließt Lenin mit den Mittelmächten Deutschland und Österreich-Ungarn einen Separatfrieden, der Russland große Zugeständnisse abverlangt. Im Innern tobt da schon ein Bürgerkrieg, in dem die von Trotzki geführte Rote Armee die zaristischen, die weißen Truppen erst 1920 endgültig schlagen kann. Dank seiner Autorität hält Lenin derweil die widerstrebenden Kräfte in der Partei zusammen, betreibt den Aufbau eines sozialistischen Parteiapparats und die Einführung einer sozialistischen Wirtschaftsordnung. Dabei geht er alles andere als dogmatisch vor, sondern legt eine große Flexibilität an den Tag. Als nach der sozialistischen Bodenreform die Versorgungslage zusammenzubrechen droht, verkündet Lenin im Februar 1921 die neue ökonomische Politik, eine teilweise Rückkehr zu marktwirtschaftlichen Strukturen. Jegliche Opposition allerdings lässt Lenin mit aller Härte bekämpfen. Zuerst außerhalb, dann auch innerhalb der eigenen Partei. Es kommt zu groß angelegten Säuberungen und Schauprozessen, die meist in der Todesstrafe münden. Mit diesem unbarmherzigen Vorgehen gegen alle Andersdenkenden, auch innerhalb der Kommunistischen Partei, macht Lenin ungewollt den Weg frei für den Aufstieg und die spätere Machtübernahme Josef Stalins, der seit seiner Bestellung zum Generalsekretär seine Machtposition geschickt ausbaut. Nach der siegreichen Oktoberrevolution hatte Lenin gehofft, dass es auch in den anderen Ländern Europas zu proletarischen Revolutionen kommen und seine Vision einer sozialistischen Weltrepublik Gestalt annehmen würde. Doch er muss einsehen, dass die Realität eine andere ist. Das nachrevolutionäre Russland ist isoliert. Lenin treibt daraufhin Anfang der 20er Jahre die Staatsgründung des neuen Russlands voran. Mit Rücksicht auf die zahlreichen Nationalitäten im Russischen Reich strebt er eine föderative Union von autonomen Sowjetrepubliken an, während Stalin, einer seiner großen Widersacher, für die größtmögliche Zentralisierung eintritt. Mitten in diesem Streit erleidet Lenin im Mai 1922 einen Schlaganfall. Er kann sich zwar für kurze Zeit erholen und sicherstellen, dass die Gründung der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, der UdSSR, in seinem Sinne erfolgt, doch nach einem weiteren Schlaganfall im Dezember ist er halbseitig gelähmt. Gefesselt an Bett und Rollstuhl kann Lenin seine Führungsrolle in Regierung und Partei nicht mehr ausfüllen. Was ihm bleibt, ist die Kraft seiner Worte, mit der er sein Leben lang Wichtiges zu bewegen vermochte. Zwischen dem 23. Dezember und dem 4. Januar diktiert er seiner Sekretärin in den Block, was heute als sein politisches Testament bezeichnet wird. Darin warnt er vor dem wachsenden Einfluss Stalins auf die Partei, kritisiert den ausufernden Bürokratismus und die Macht der Apparate. Als ihm ein weiterer Schlaganfall im März 1923 auch noch die Sprache raubt, ist der einstige Revolutionär ein hilfloser Gefangener seines Körpers. Nach dem nächsten Schlaganfall

Im Eden-Hotel, wohin sie verbracht wird, wird sie schwer misshandelt. Kurz zuvor hat man hier auch Karl Liebknecht durchgeschleift und heimtückisch ermordet. Schließlich gibt man vor, sie solle ins Berliner Gefängnis Moabit gebracht werden. Doch kaum ist das Auto losgefahren, hört man einen Schuss. Rosa Luxemburg wird aus nächster Nähe erschossen. Die Leiche werfen ihre Mörder in den Landwehrkanal. Erst Ende Mai wird man sie an einer Schleuse finden. Den Recherchen Leo Jogiches ist es zu verdanken, dass die Umstände ihres Todes im Februar in der Roten Fahne öffentlich gemacht werden. Dies ist sein Todesurteil. Am 10. März wird auch er verhaftet und durch einen Kopfschuss von hinten getötet. Rosa Luxemburg war eine der einflussreichsten politischen Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts. Sie verstieß gegen die Konventionen, Moralvorstellungen und Ordnungen ihrer Epoche und bezahlte dafür mit dem Leben. Zum Schweigen bringen konnten ihre Mörder sie aber nicht. Im Gegenteil. Sie wurde für die Linke zur Märtyrerin und zum Mythos. Ihre politischen Ideen und Botschaften haben ihren Tod überdauert und sind auch heute noch verblüffend aktuell. Ihr Ausspruch »Freiheit ist immer nur die Freiheit des Andersdenkenden« wurde 1989 zum Leitsatz der Proteste und des Umsturzes in der damaligen DDR und wird auch in unseren Tagen gerne zitiert, wenn es um demokratische Werte, Meinungsfreiheit, Toleranz, Humanität und Antimilitarismus geht. Roald Amundsen, 1872 bis 1928. Es ist nur noch ein einziger weißer Fleck, den die Weltkarte zu Beginn des 20. Jahrhunderts aufweist. Der Südpol. Wer als bedeutender Forscher und Entdecker in die Weltgeschichte eingehen will, muss sich dem waghalsigen Abenteuer stellen und sich auf die Reise ins ewige Eis wagen. Egal, welche Gefahren dort lauern. Wer sich unsterblich machen will, muss jedes Risiko eingehen. Und so macht sich Roald Amundsen auf einen Weg, der großen Ruhm, aber auch ein frühes Ende bedeuten kann. Am 16. Juli 1872 kommt Roald Engelbert Amundsen im norwegischen Borge zur Welt. Zusammen mit seinen drei Geschwistern wächst er in sehr behüteten Verhältnissen auf. Sein Vater, Reeder und Beamter zugleich, hatte es im Laufe seines Lebens zu einem ansehnlichen Vermögen gebracht. Seine Mutter ist um eine gute Erziehung und Schulausbildung der Kinder bemüht. Roald ist ein aufmerksamer und fleißiger Schüler. In seiner Freizeit liest er Reiseberichte berühmter Seeleute, Forscher und Entdecker. Dabei wächst in ihm der Wunsch, selbst einmal eine Reise in unbekanntes Terrain zu unternehmen. Und als 1889 der Grönlandforscher Fridtjof Nansen nach einer erfolgreichen Expedition mit großem Bahnhof in Oslo empfangen wird, steht Roalds Entschluss fest. Er will eines Tages genauso erfolgreich und berühmt werden wie Nansen. Doch aus diesem Wunsch des 17-Jährigen wird zunächst nichts. Die Eltern haben andere Pläne für ihn. Er soll Medizin studieren. Aber das Studium langweilt ihn. Immer wieder hängt er seinem großen Traum nach, der Seefahrt. Immer wieder stellt er sich vor, wie es wäre, in unbekannte Gefilde vorzudringen. Da kommt ihm das Schicksal zur Hilfe. Ein trauriges Schicksal. Seine Eltern sterben und das Vermögen wird unter den vier Kindern verteilt. Mit unsäglicher Erleichterung, erzählt er später, verließ ich die Universität, um mich mit ganzer Seele in den Traum meines Lebens zu stürzen. Roald heuert auf Frachtern und Heringsfängern an und verrichtet dort die niedrigsten Arbeiten, ohne sich auch nur ein einziges Mal zu beklagen. Im Gegenteil, als ihm die Meeresluft auf hoher See um die Nase weht, fühlt er sich endlich frei. Und so kommt es 1897, dass Roald Amundsen mit nur 22 Jahren als zweiter Offizier unter dem Kommando von Adrien de Gerlache, einem belgischen Wissenschaftler, zu seiner ersten Südpolexpedition aufbricht. Das Leben des Polarforschers Roald Amundsen beginnt. Die Reise gestaltet sich jedoch anders, als der junge Norweger erwartet hatte. Kaum haben die Forscher die Antarktis erreicht, friert das Packeis zu und das Schiff sitzt fest. Niemand hatte damit gerechnet, den gesamten Winter am Südpol verbringen zu müssen. Entsprechend mager sind die Vorräte. Schnell treten die ersten Anzeichen von Skorbut und Polaranämie auf und die Besatzung samt Kapitän leidet unter schlimmen Depressionen. Nur einen scheint die schier ausweglose Situation nicht zu beirren, Roald Amundsen. Enttäuscht, dass die Expedition nicht den erhofften Erfolg bringt, schmiedet er in Gedanken schon Pläne für seine nächste Reise. Und als das Eis im Frühjahr endlich schmilzt, ist er es, der das Schiff sicher in den heimischen Hafen zurückbringt. Sein Ehrgeiz ist entflammt. Die nächste große Reise soll unter seinem Kommando stehen. Zielstrebig geht Amundsen deshalb nach Deutschland. Dort will er auf dem Marineobservatorium in Wilhelmshaven und an der Deutschen Seewarte in Hamburg seine Kenntnisse über die Kunst des Seefahrens vertiefen. Er lernt eifrig und mit Erfolg. Mit 29 Jahren erhält er sein Kapitänspatent und kauft sich von seinem Erbe und mit finanzieller Unterstützung seiner Brüder das erste eigene Schiff. Die Gjöa, eine kleine Schaluppe von 47 Tonnen, war 30 Jahre lang zur Seehundjagd in Spitzbergen eingesetzt worden und erscheint Amundsen deshalb genau richtig geeignet zu sein für das Ziel, das er vor Augen hat. Er will die Nordwestpassage, jene mystische Verbindung zwischen Atlantik und Pazifik, bezwingen, an der schon viele Expeditionen gescheitert waren. Doch bis er zum ersten Mal mit seinem eigenen Schiff in See stechen kann, soll noch einige Zeit vergehen. Akribisch plant Amundsen jedes Detail. Für alle Eventualitäten gerüstet, sticht die Gjöa am 17. Juni 1903 in See. Die Fahrt verläuft reibungslos. Nach wenigen Tagen erreicht Amundsen den Atlantik, umschifft Kap Farewell im Süden Grönlands und erreicht schließlich am 8. August die Melville-Bucht am Eingang des Lancaster-Sunds. Dort herrscht dichter Nebel und die Fahrt muss kurzzeitig unterbrochen werden. Als dann die ersten Sonnenstrahlen durch den grauen Schleier dringen, erleben die Männer ein einzigartiges Naturschauspiel. Vor ihnen liegt eine Gletscherinsel, die in der Sonne in den prächtigsten Farben schimmert. Und im Meer schwimmen die großartigsten Eisgebilde, die die Männer je gesehen haben. Nun führt sie die Reise weiter in die Tiefen des ewigen Eises. Am 28. August legt Amundsen den endgültigen Verlauf der Route fest. Er hat den Plan gefasst, den magnetischen Pol eingehend zu erforschen. Gespannt warten alle. Man drängt sich um das Instrument. Erwartungsvolle Stille, während es eingestellt wird. Der große Augenblick ist gekommen. Die zitternde Nadel zeigt nach Südwesten, beschreibt Amundsen den Moment, als der Kompass den Weg zum Pol zeigt. Mitte September erreichen die Forscher ihr vorläufiges Ziel. Sie landen in einer Bucht an der Südostspitze der König-Wilhelm-Insel, der sie den Namen Port Gjöa geben. Hier wollen die Männer eine Reihe von Messungen und wissenschaftliche Beobachtungen durchführen. Insgesamt verbringen sie 2 Jahre in Port Gjöa. Dort treffen sie auch erstmals mit Eskimos zusammen. Diese Eskimos sind es, die den europäischen Abenteurern zeigen, wie man in der eisigen Kälte, die sich oft unterhalb der -50-Grad-Grenze bewegt, überleben kann. Amundsen kauft Rentiermäntel und Bärenfellhandschuhe, lernt Iglus zu bauen, eine Nahrung aus getrocknetem Seehundfleisch zuzubereiten und das Lenken eines Hundeschlittens. Fähigkeiten, die ihm bei seinen weiteren Reisen zugutekommen sollten. Im August 1905 bricht die Gjöa zu ihrer Weiterfahrt auf. Der Weg, den die Männer dieses Mal wählen, ist vollkommen unerforscht. Mühsam navigieren sie durch das Eismeer, immer auf der Hut, nicht mit Eisbergen zu kollidieren oder auf Sandbänke aufzulaufen. Die Männer sind sich nicht sicher, ob sie sich in schiffbarem Gewässer befinden, bis ihnen am 27. August plötzlich ein Schiff entgegenkommt. Es ist ein Schoner aus San Francisco unter dem Kommando von Charles Hanson. Nun ist die Nordwestpassage überwunden. Mein alter Kindheitstraum hat sich erfüllt. Großes Glück erfasst mich. Tränen benetzen meine Augen, notiert Amundsen an diesem denkwürdigen Tag. Den Norwegern ist eine Weltsensation geglückt. Als das Expeditionsteam im November 1906 nach Oslo zurückkehrt, werden die Männer gefeiert wie Helden. Doch Roald Amundsen hat schon ein neues Ziel vor Augen. Er will den Nordpol bezwingen. Die norwegische Regierung unterstützt diesen Plan finanziell und sein einstiges Vorbild Fridtjof Nansen stellt ihm sein Schiff, die Fram, zur Verfügung. Als Amundsen jedoch zu Ohren kommt, dass bereits die beiden Amerikaner Robert Peary und Frederick Cook den Nordpol erreicht haben sollen, legt er diesen Plan sofort ad acta. Nun gibt es auf der Weltkarte nur noch einen weißen Fleck, den Südpol. Und so beschließt Amundsen, dieses Ziel in Angriff zu nehmen. Ein waghalsiges Unterfangen. Denn im Vergleich zu seiner akribischen Vorbereitung der ersten Reise darf Amundsen dieses Mal keine Zeit verlieren. Der Engländer Robert Falcon Scott hatte bereits große Teile der Antarktis erforscht und war Amundsens größter Gegner im Kampf um das Erreichen des Südpols. Aus Angst, für diese Expedition keine Genehmigung zu erhalten und die zugesicherten finanziellen Mittel zu verlieren, behält Amundsen sein Vorhaben für sich. Weder die norwegische Regierung noch sein Förderer Kapitän Nansen, selbst die Besatzung erfahren nicht, was Amundsen plant. Anfang August 1910 ist es soweit. Die Fram nimmt ihre große Fahrt auf. Begleitet wird Amundsen von 18 Mann Besatzung und an die 100 Schlittenhunde. Doch kaum auf See wird die Mannschaft stutzig. Der Kurs, den der Kapitän vorgibt, verläuft für das vermeintliche Reiseziel, den Nordpol, zu südlich. Erst als die Fram in Madeira vor Anker geht, klärt Amundsen seine Männer auf. Die Fahrt geht zum Südpol. Bei der norwegischen Regierung und seinem Förderer Nansen entschuldigt sich der wagemutige Kapitän per Eilbrief für die spontane Kursänderung. Und seinem Rivalen Scott, der zu dieser Zeit bereits an der australischen Küste angekommen ist, schickt er ein Telegramm mit dem lakonischen Inhalt: »Bin auf dem Weg nach Süden.« Der Wettlauf um das Erreichen des Südpols ist offiziell eröffnet. Im Januar 1911 erreichen beide Expeditionen die Antarktis. Während die Fram in der Walfischbucht der Roosevelt-Insel vor Anker geht, liegt Scotts Schiff, die Terra Nova, 650 Kilometer weit davon entfernt im McMurdo-Sund. Schnell zeigt sich, dass Amundsens Erfahrungen, die er bei der Durchquerung der Nordwestpassage gesammelt hat, von großem Nutzen sind. Anders als sein Rivale Scott verlässt er sich nicht auf technische Neuerungen, sondern auf die jahrhundertelange Erfahrung der Eskimos. Bis ins kleinste Detail plant er das weitere Vorgehen. Er macht Testläufe mit den Schlittenhunden, lässt Eishöhlen zur Lagerung des Proviants bauen und konstruiert extra lange Schlitten, die mit Metallstreben verstärkt werden. Scott hingegen hat ein Team zusammengestellt, das zur Hälfte aus Wissenschaftlern, Technikern und Mechanikern besteht, die seine hochsensiblen Gerätschaften betreuen und am Laufen halten sollen. Er setzt auf Raupentraktoren, die von Ponys, Hunden und Schlitten ergänzt werden. Allein durch die Vielfalt dieser Reise- und Transportmittel muss der Brite ein Vielfaches an Ausrüstung und Nahrungsmitteln durch das ewige Eis transportieren. Insgesamt dauern die Vorbereitungen beider Expeditionsgruppen mehrere Monate. Am 19. Oktober 1911 bricht Roald Amundsen zusammen mit 4 Männern, 54 Hunden und 4 Schlitten zur Wanderung zum Südpol auf. Das Wetter ist den Norwegern hold. Entgegen ihrer schlimmsten Befürchtung erleben sie keine antarktischen Unwetter und können bei Tagestemperaturen von rund minus 25 Grad große Strecken zurücklegen. Am 14. Dezember 1911 ist es dann endlich soweit. Nach 56 Tagen im ewigen Eis erreicht Roald Amundsen zusammen mit seinen Männern als erster Mensch der Weltgeschichte den Südpol. Um sich hundertprozentig zu vergewissern, dass die gefundene Stelle in der Eiswüste auch wirklich der Südpol ist, nehmen die Männer noch 2 Tage lang Messungen vor. Dabei stellen sie fest, dass sie sich 10 Kilometer vom eigentlichen Zielpunkt entfernt befinden. Noch einmal geht die Reise weiter. Der Südpol wird am 17. Dezember erreicht. Amundsen lässt dort ein Zelt errichten, dem sie den Namen Polheim geben. In diesem Zelt hinterlassen sie vor ihrer Rückkehr zum Schiff einige Kleidungsstücke, Messinstrumente und 2 Botschaften. Eine offizielle an den König von Norwegen und eine an den Rivalen Scott. »Lieber, geehrter Kommandant Scott«, heißt es darin, »da Sie aller Wahrscheinlichkeit nach der Nächste sind, der nach uns an diesen Ort kommt, möchte ich Sie bitten, beiliegenden Brief an König Håkon zu senden. Falls Ihnen die Gegenstände, die wir hier zurückgelassen haben, von Nutzen sind, bedienen Sie sich gerne. Mit dem Ausdruck meiner Hochachtung mögen Sie auch meine Wünsche für eine glückliche Heimreise begleiten.« Doch dieser fromme Wunsch sollte für Scott nicht in Erfüllung gehen. Seine Mannschaft war gut 1 Monat nach Amundsen aufgebrochen, und die Wahl der Ausrüstung stellte sich schnell als fatale Fehlentscheidung heraus. Die Raupentraktoren hielten der Kälte nicht stand und die Ponys waren mit dem eisigen Untergrund heillos überfordert. Ein Tier nach dem anderen musste getötet werden, so dass schon nach 4 Wochen kein Zugtier mehr den Trupp begleitete und die Männer die Schlitten selbst ziehen mussten. Als sie endlich am 18. Januar 1912, 1 Monat nach den Norwegern, am Südpol eintreffen, merken sie, dass die ganze Anstrengung umsonst war. Sie hatten den Wettlauf zum Südpol verloren. Die Rückkehr zum Basislager wird für die entkräfteten Männer eine Katastrophe. Einen nach dem anderen kostet der beschwerliche Weg das Leben. Amundsen hingegen wird erneut als Held gefeiert. Doch der Ruhm ist stets überschattet vom Niedergang des Rivalen. Ganz so, als hätte der Norweger dessen Unglück mitverschuldet. Amundsen, inzwischen über 40 Jahre alt, hat noch immer nicht genug. 1914 widmet er sich der neuesten technischen Errungenschaft und macht den Pilotenschein. Für einen Abenteurer wie ihn sind die neuen Flugzeuge genau das richtige Fortbewegungsmittel. Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass er nach einer erneuten, aber wenig spektakulären Seereise die Herausforderung in der Luft sucht. Erneut ist sein Ziel der Nordpol. Wenn er ihn schon nicht als erster Mensch erreicht hat, will er wenigstens der Erste sein, der sich mit einem Flugzeug dorthin begibt. Aber Amundsen hat das Glück nicht mehr auf seiner Seite. Der Flug endet mit einer Notlandung in Spitzbergen. Nun will es der Norweger mit einem Zeppelin versuchen. Doch in der Vorbereitungsphase ein neuer Rückschlag. Ein Amerikaner erreicht mit einer 2-motorigen Fokker als erster fliegender Mensch den Nordpol. Amundsen ist geschockt. Warum kann es ihm nicht gelingen, am Nordpol einen Rekord zu erringen? Am 11. Mai 1926 startet der Zeppelin trotzdem. An Bord 16 Männer, die sich vorgenommen haben, von Spitzbergen aus über die Arktis, den Pol bis nach Alaska zu fliegen. Das Vorhaben gelingt. Dieses Mal steht Amundsen allerdings im Schatten des Italieners Nobile, der das Luftschiff gelenkt hatte und als wahrer Held der Expedition gilt. Enttäuscht zieht sich Amundsen in sein Haus in Oslo zurück. Der ewige Junggeselle kapselt sich völlig von der Außenwelt ab. Allerdings mit seinem ehemaligen Reisegefährten Nobile liefert er sich noch eine böse öffentliche Auseinandersetzung, weil er es nicht verkraften kann, dass dem Italiener der ganze Ruhm zuteil wird. Er beschimpft ihn als unverschämt, kindisch, egoistisch, Emporkömmling, albernen Offizier und Menschen halb tropischer Rasse. Doch als der Italiener 1928 nach einem Flug über die Arktis als verschollen gilt und eine internationale Suchaktion in Gang gesetzt wird, rafft sich Roald Amundsen auf. Er will Umberto Nobile retten und damit die Schmach wettmachen, die dieser ihm zugefügt hatte. Doch der Plan geht nicht auf. Am 18. Juni 1928 wird das letzte Lebenszeichen von Roald Amundsen registriert. Danach fehlt jede Spur von ihm. Das Leben des großen Polarforschers endet so, wie er es sich vermutlich immer gewünscht hatte, während einer waghalsigen Unternehmung. Umberto Nobile hingegen wird 5 Tage nach Amundsens Flugzeugabsturz wohlbehalten geborgen. Winston Churchill, 1874 bis 1965. Die Gräber großer Männer gleichen oft Denkmälern. Doch der wichtigste britische Politiker des 20. Jahrhunderts wollte es anders. Nicht in der Abtei von Westminster oder der St. Paul-Kathedrale in London fand er seine letzte Ruhestätte, sondern auf einem kleinen Dorffriedhof im südenglischen Provinzstädtchen Bladen, gleich neben seinem Vater. Sein Grab, so hatte Winston Churchill zu seinen Lebzeiten verfügt, sollte das eines einfachen Mannes sein. Fernab des Weltgeschehens ruht damit der Mann, der England ein halbes Jahrhundert lang prägte. Geliebt, verehrt und angefeindet wie kein anderer britischer Politiker seiner Zeit. Winston Churchill wird am 30. November 1874 in einem der schönsten Landschlösser Englands geboren. Sein Vater, Lord Randolph Churchill, gehört dem englischen Hochadel an. Seine Mutter, Jenny Jerome, ist die Tochter eines amerikanischen Emporkömmlings. Die feine englische Gesellschaft ist über die Eheschließung empört. Als dann auch noch bereits 7 Monate nach der Hochzeit Sohn Winston geboren wird, ist der Skandal eigentlich perfekt. Doch damit nicht genug. Das Kind kommt auf einem Ball zur Welt. Denn die junge, energische Jenny wollte trotz ihrer weit fortgeschrittenen Schwangerschaft nicht auf die Teilnahme an diesem gesellschaftlichen Ereignis verzichten. Seinen Vater sieht der junge Winston zunächst nur selten. Lord Randolph Churchill steckt tief in der englischen Politik. Mit seiner direkten und oft spontanen Art macht er sich viele Feinde. So fordert ihn sogar der britische Thronfolger wegen eines hitzigen Wortgefechtes zu einem Duell heraus. Auf dem Höhepunkt seiner Karriere ist Randolph Finanzminister, tritt aber zurück, weil er sich in einem Streit um das Verteidigungsbudget nicht durchsetzen kann. Der kleine Winston wächst umgeben von Kindermädchen und Gouvernanten auf. Natürlich ist seine Mutter, die den Sohn über alles liebt, fast immer in seiner Nähe. In seinen Erinnerungen beschreibt er seine ersten Jahre als überaus glücklich. Doch das ändert sich, als sein Vater beschließt, ihn auf ein teures Internat zu schicken. Für Winston Churchill beginnt eine harte Zeit. Im Rückblick sind diese Jahre nicht nur die unerfreulichste, sondern auch die ödeste und unfruchtbarste Zeit meines Lebens, schreibt er. Ich war ein glückliches Kind und seit ich erwachsen bin, habe ich mich von Jahr zu Jahr glücklicher gefühlt. Doch die Schuljahre dazwischen bilden einen trüben, grauen Fleck auf der Landkarte meines Lebens. Sie waren eine ununterbrochene Folge von leidvollen Erfahrungen. Jahre der Unlust, der Einförmigkeit, des Zwanges und der Sinnlosigkeit. Der Schüler Winston Churchill hasst die teuren Internate und verweigert sich dem Schulbetrieb völlig. Er ist ein Einzelgänger und will stets seinen Kopf durchsetzen. Auch als die Lehrer mit Strafen und schlechten Noten massiven Druck auf ihn ausüben, weigert er sich, sich in irgendeiner Form am Unterricht zu beteiligen. Schon früh wird damit ein wichtiger Charakterzug deutlich. Churchill widersteht heftigsten Anfeindungen der Öffentlichkeit, wenn er glaubt, im Recht zu sein. Für seine Lehrer aber ist er ein Rätsel. Er war nicht gerade ein einfaches Kind. Er besaß eine herausragende Intelligenz, doch er lernte nur, wenn er es wollte, und nur bei Professoren, die er seiner Zuneigung für würdig befand. Der Vater verzweifelt fast an den schlechten schulischen Leistungen seines Sohnes. Winston erscheint ihm als hoffnungsloser Taugenichts. Für solche Fälle kennt die englische Gesellschaft zu dieser Zeit nur ein Heilmittel. Winston muss zur Armee. Weil er bei den Aufnahmeprüfungen für die Militärakademie wieder schlecht abschneidet, wird er zur Kavallerie geschickt. Sie gilt als Tummelplatz für reiche Söhnchen, denn Paradeuniformen und Pferde sind teuer. Doch plötzlich ist Churchill wie ausgewechselt. Er hört auf, sich schon aus Prinzip allen Regeln zu widersetzen, und er lernt fleißig wie nie zuvor in seinem Leben. Aus dem Versager wird ein Musterschüler, der bald der beste Kadett seines Jahrgangs ist. Am Ende seiner Ausbildung kann sich Winston aussuchen, wohin er versetzt werden will. Er tritt einem Elite-Regiment der 4. Kavallerie bei und sucht das Abenteuer. Bald schon dient er in Indien, wo er sich nicht nur zu einem ausgezeichneten Soldaten entwickelt, sondern auch zu einem Intellektuellen. Er liest alles, was ihm in die Hände fällt. Doch Churchill hält es nicht lange bei seinem Regiment in Indien. Es zieht ihn in den Krieg. Dank der guten Verbindungen seiner Eltern zur britischen Politik kann er als Offizier mit der Armee in die Schlacht ziehen. Dort macht er sich auch bald einen Namen. Zum einen als tapferer und manchmal sogar tollkühner Soldat, zum anderen als Literat, denn er schreibt für britische Zeitungen Berichte über die Feldzüge. Diese werden aufgrund der lebendigen Schilderungen exotischer Länder und wilder Gefechte gerne gelesen und bescheren Winston Churchill ein gutes Nebeneinkommen. Allerdings macht er sich nicht nur Freunde. In seinen Berichten nimmt er kein Blatt vor den Mund und kritisiert alles, was ihn an der englischen Armee stört, darunter auch einige seiner Vorgesetzten. Schließlich muss er seinen Abschied nehmen. Immer stärker wächst in der folgenden Zeit sein Interesse an der Politik. Gleichzeitig wird er sich aber bald auch der Tücken einer politischen Karriere bewusst. Politik ist beinahe so aufregend wie der Krieg und ebenso gefährlich. Allerdings, im Krieg kann man nur einmal abgeschossen werden, in der Politik aber oft und oft, sinniert er über das Politikerdasein. Trotzdem reizt es ihn, eine Aufgabe in der Politik zu übernehmen. Im Jahr 1898, im Alter von 24 Jahren, richtet sich Winston Churchill auf eine ruhige Karriere als Provinzpolitiker ein. Doch dann passiert etwas, was sein Leben für immer verändert. Im Jahr 1899 kommt es zu einem Kampf um die Herrschaft in Südafrika. Die englische Armee rückt gegen aufständische niederländische Bauern vor, die dort seit Jahrhunderten leben und sich London nicht unterwerfen wollen. Doch der Feldzug verläuft anders als geplant. Die sogenannten Buren bescheren der stolzen britischen Armee Niederlage um Niederlage. Dem britischen Empire droht eine furchtbare Blamage. Die Regierung steht vor dem Sturz. Doch plötzlich taucht in einer schier endlosen Serie von Hiobsbotschaften eine Erfolgsmeldung auf. Der Kriegsberichterstatter der Morning Post rettet in einem Gefecht britische Verwundete, wird von den Buren gefangen genommen, entkommt und schlägt sich quer durch den afrikanischen Busch wieder bis zu den englischen Truppen durch. Militärisch ist dieses Abenteuer völlig belanglos. Doch es ist genau die Art von Geschichte, die im kriegsmüden London wieder die Begeisterung der Massen weckt. Der Name des Helden: Winston Churchill. Als Winston Churchill von seinem Südafrika-Abenteuer nach London zurückkehrt, wird er als Nationalheld gefeiert. Jetzt stehen ihm alle Türen offen. Mit 26 Jahren wird er als Abgeordneter ins Unterhaus gewählt und sorgt mit geschliffenen Reden dafür, dass er aus der politischen Landschaft bald nicht mehr wegzudenken ist. Er steigt schnell auf, wird Unterstaatssekretär und dann Handelsminister in einer liberalen Regierung. Schnell entwickelt er sich zu einer Art Prophet. Während man sich in England sicher ist, dass sich die Dinge zum Guten entwickeln werden, sieht Churchill auf dem Kontinent Unheil heraufziehen. Er beschwört im Parlament die Gefahr eines Krieges und wird dafür ausgelacht und in der Presse scharf kritisiert. Als der Erste Weltkrieg ausbricht, lacht niemand mehr über die Prophezeiungen des jungen Handelsministers. Im Gegenteil, auch politische Gegner räumen ein, dass die Überlegungen Churchills eine enorme politische Weitsicht beweisen. Aus dem angefeindeten jungen Politiker wird der wichtigste Manager des Krieges. Er wird zum ersten Lord der Admiralität ernannt und damit zum Organisator der britischen Kriegsmaschinerie und zum Herren über die größte Schlachtflotte der Welt. Er lässt den Antrieb der Schiffe von Kohle auf Öl umstellen, sorgt dafür, dass die Schiffe mit neuen Kanonen ausgerüstet werden und organisiert die ganze Marine neu. Dabei geht er so geschickt vor, dass die Offiziere hinter ihm stehen. Er reist von Hafen zu Hafen, hört sich Vorschläge und Kritik an und kümmert sich darum, dass davon so viel wie möglich umgesetzt wird. Doch er revolutioniert nicht nur die Seekriegsführung. Auf seine Anregung hin beginnt England mit der Produktion von Panzern und dem Aufbau einer Luftwaffe. Als der Krieg gewonnen ist, dankt man Churchill seinen Einsatz aber nicht lange. Er wird von politischen Gegnern in den Hintergrund gedrängt. Seine konservativen Ansichten sind auf einmal nicht mehr gefragt. Doch 1924 söhnt er sich mit einigen Gegnern aus und wird Schatzkanzler. Es ist ein undankbares Amt. England steckt mitten in einer tiefen Wirtschaftskrise, die Arbeitslosigkeit ist hoch und fast täglich kommt es zu Streiks. In solchen Zeiten hat ein Finanzminister nichts zu lachen. Innerhalb weniger Jahre entwickelt sich Churchill in den Augen der Öffentlichkeit vom Helden zum Buhmann. Er wütet in Reden und Schriften gegen die Streikenden und deren Fürsprecher. Der Sozialismus ist einer der fundamentalsten und schädlichsten Irreführungen, die dem Menschen je in den Sinn kommen konnte. Mit solchen Attacken löst er bald nicht mehr Beifall, sondern nur noch peinlich berührtes Kopfschütteln aus. 1929 zieht er sich völlig ernüchtert und resigniert aus der Regierung zurück. Stattdessen schreibt er Bücher und malt unter dem Künstlernamen Charles Morin Bilder, die von Kritikern und Kollegen gerühmt werden. In den kommenden Jahren hat Churchill zwar kein Regierungsamt mehr inne, bleibt aber Abgeordneter im Unterhaus. Und schon bald beginnt er wieder mit düsteren Warnungen auf sich aufmerksam zu machen. Als 1933 in Deutschland Adolf Hitler an die Macht kommt, sieht er die Gefahr eines neuen Weltkrieges. Er erkennt, dass Hitler ein aggressives Deutschland vertritt, das eine Gefahr für seine Nachbarn, ja für Europa und die ganze Welt darstellt. Doch wie schon vor dem Ersten Weltkrieg verhallen seine Mahnungen ungehört und bringen ihm nur Spott und bissige Karikaturen in den Zeitungen ein. Aus dem einstigen Liebling der Presse und der Wähler ist eine Witzfigur geworden, über die man sich ungestraft lustig machen kann. Doch die Geschichte wiederholt sich. Und wieder behält Winston Churchill recht. Am 1. September 1939 marschiert die deutsche Wehrmacht in Polen ein. Der Zweite Weltkrieg beginnt. Und die britischen Truppen sind praktisch völlig unvorbereitet. Plötzlich erinnert man sich wieder an Winston Churchill. Premierminister Chamberlain holt ihn in sein altes Amt als Chef der Marine zurück. Im Mai 1940 wird Churchill in der Stunde der größten Not Premierminister. Denn scheinbar unaufhaltsam rücken die deutschen Truppen vor. Sein erster großer Auftritt ist eine aufrüttelnde Rede, in der er seinen Landsleuten erklärt, er könne ihnen nur Blut, Mühsal, Tränen und Schweiß bieten, wenn er das Nötige tun werde, um den Krieg zu gewinnen. I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat. We have before us an ordeal of the most grievous kind. We have before us many, many long months of struggle and of suffering. You ask, what is our policy? I will say, it is to wage war by sea, land and air, with all our might, with all the strength that God can give us, to wage war against a monstrous tyranny never surpassed in the dark and lamentable catalogue of human crime. That is our policy. England steht am Abgrund. Die Sowjetunion hat einen Nicht-Angriffspakt mit Deutschland geschlossen und Amerika ist noch fest entschlossen, neutral zu bleiben und sich aus dem Krieg herauszuhalten. Winston Churchill kommentiert die Situation vor dem Kabinett mit Sarkasmus. »Na gut, meine Herren, wir sind allein. Ich für meinen Teil finde die Situation höchst aufregend.« Aber eigentlich ist die Lage katastrophal. Das britische Heer ist von den Deutschen vernichtend geschlagen worden. Es droht eine Invasion. Und viele fragen sich, ob es nicht besser wäre, mit Deutschland Frieden zu schließen. Doch für Churchill kommt eine solche Lösung nicht in Frage. Er will keine Kompromisse. Er erklärt, Hitler sei ein Barbar und ein Tyrann und die Welt sei nur dann sicher, wenn Deutschland geschlagen werde. Dieser üble Mensch, sagt er über Hitler, diese Verkörperung des Hasses, dieser Brutherd von Seelenkrebs, diese Missgeburt aus Neid und Schande, das Richtschwert in der Hand, werden wir uns an seine Fersen heften. Das Richtschwert ist vor allem die Luftwaffe. Winston Churchill lässt Tausende von Maschinen bauen, Jagdflugzeuge und Bomber. In einem harten Kampf erringt die Royal Air Force den ersten Sieg über die deutschen Piloten. Als die Sowjetunion und die USA als Verbündete in den Krieg eintreten, wendet sich das Blatt. Die ersten Schlachten werden gewonnen und die Engländer fangen an, die Moral der deutschen Bevölkerung zu brechen. Es beginnt der Luftkrieg um die deutschen Städte. Fast täglich werfen britische und später amerikanische Flugzeuge tausende Bomben über Deutschland ab und verwandeln Metropolen wie Hamburg, Nürnberg, Dresden und Berlin in brennende Trümmerfelder, in denen ungezählte Zivilisten sterben. Doch Churchill ist nicht nur Kriegsherr, er ist auch Staatsmann. Gemeinsam mit den Regierungen der Sowjetunion und Amerikas entwirft er auf großen Konferenzen in Teheran und auf der Halbinsel Krim eine neue Landkarte Europas für die Zeit nach dem Krieg. Denn schnell wird klar, dass es nicht mehr lange dauern kann, bis Deutschland kapitulieren wird. Am 8. Mai 1945 ist es soweit. Als Winston Churchill an diesem Tag das Unterhaus betritt, gleicht das Parlament einem Tollhaus. Die Abgeordneten jubeln und schreien wild durcheinander. Immer wieder lassen sie Churchill hochleben und werfen vor Freude ihre Hüte und die Zeitungen mit den Siegesmeldungen in die Luft. In diesem Moment steht der Premierminister auf dem Gipfel seiner Karriere. Schweigend, mit zitternden Händen, steht er vor der Regierungsbank, während ihm die Tränen über das Gesicht laufen. Doch der Triumph ist auch diesmal nur von kurzer Dauer. Wieder einmal kippt die politische Stimmung. Nur 2 Monate nach dem Sieg unterliegt die konservative Partei des Premiers bei den nächsten Wahlen. Obwohl Churchill so populär ist wie nie zuvor, muss er sein Amt aufgeben. Doch er zieht sich nicht zurück. Seine Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg werden ein Bestseller, für den er den Literaturnobelpreis erhält. Er wird mit den höchsten Orden geehrt, die Großbritannien zu vergeben hat, und kehrt sogar noch einmal in das Amt des Premierministers zurück. Er ist zu diesem Zeitpunkt bereits 77 Jahre alt. Churchill wird schon zu Lebzeiten zu einer Legende. Als einer der Ersten fordert er ein einiges Europa. Ein Schlaganfall schließlich zwingt ihn zum Rücktritt. 10 Jahre lebt er noch in selbstgewählter Abgeschiedenheit. In der Öffentlichkeit äußert er sich nicht mehr. Als letzter Ausspruch vor seinem Tod ist nur ein Satz erhalten. Es ist alles so langweilig. Doch England vergisst Winston Churchill nicht. Als er am 24. Januar 1965 nach langer Krankheit im Alter von 90 Jahren stirbt, schreiben Chronisten, England trauere, als werde nicht ein Mensch beerdigt, sondern das Beste an der britischen Geschichte. Teil 20 der Reihe »Große Frauen und Männer der Weltgeschichte« porträtiert das Leben von Albert Schweitzer, Martha Hari, Konrad Adenauer und Josef Stalin. Damit Sie keine Ausgabe verpassen, können Sie CD Wissen unter www.hörkiosk.de abonnieren oder als Sammeledition bestellen. Selbstverständlich sind auch einzelne Ausgaben erhältlich. Weitere Informationen finden Sie im beiliegenden Booklet.